Das System, es ist perfekt. Die Presse frei von Vorurteilen. Man achtet stets auf Menschenrecht. Alles glasklar strukturiert, kontrolliert und überwacht. Und niemand scheint zu stören, wenn sie dich bespitzeln bei Tag und Nacht. So wird es wohl gewesen sein, alles nur zum Schein. 9/11 und die Kriege, alles eine Lüge, so wird's wohl gewesen sein. Alles nur zum Schein, das Chaos inszeniert, um dich zu betrügen. Revolten fast in jedem Land. In China herrscht der Kommunismus und wir reichen in die Hand. Europa wird jetzt fallen. Diese Tage sind gezählt. Die Schuld liegt nicht an Europa, sondern an dem Tag, den sie auserwählt. So wird es wohl gewesen sein, alles nur zum Schein. 9/11 und die Kriege, alles eine Lüge. So wird's wohl gewesen sein, alles nur zum Schein. Das Chaos inszeniert, um dich zu betrügen. Zu betrügen.